Es folgt ein Mitschnitt des Erkenntnis Tages unter dem Titel Deutschland in den Rücken fallen. Kämpft mit uns gegen Staat, Nation und Kapital. Am 4. Oktober 2008, organisiert von der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Ja, jetzt wird noch Zeit für eine Diskussion oder Fragen. Es ist ja klar geworden, der Übergang vom Lohnarbeiter hin durch sein Interesse, welches ja abhängig durchaus vom Staat ist und auch, dass er für sein Interesse den Staat braucht und dass er dadurch sein Mittel sieht, dass er dadurch Befürworter seines Staates wird. Durch die Abhängigkeit des Lohnarbeiters vom Staat als Vertragsinstanz, die das alles aufrechterhält und dadurch die Illusion, dass der auch sein Mittel sei, wird er halt zu Befürworter seines Staates. Das ist ja soweit klar. Und da gibt es ja dann quasi noch den einen Punkt, das, was sie am Anfang gesagt hat, halt mit dem, dass sich jetzt der Nationalist auf andere Länder bezieht. Es ist ja dann so, dass er diesen anderen Ländern erstmal eine Feindseligkeit gegenüberbringt, also beziehungsweise, weil er ein Interesse daran hat, dass sein Gewaltmonopol vorwärts kommt, dass er dann den anderen Gewaltmonopolen und auch ihren Mitteln, sprich ihrer Bevölkerung, erstmal feindlich gegenübersteht. Da kann ich kurz nochmal den Übergang machen könnte, weil ich ihn jetzt so richtig mitkriege. Wieso denn jetzt der Nationalist plötzlich in weitergedachter Form erstmal, also in erster Linie erstmal misstrauisch gegenüber anderen wird, also anderen Nationen, die dann aufgrund ihrer Nationalität beurteilt, und warum er dann in radikaler Form sich halt eben ranmacht und für seine Nation halt auch handgreiflich wird. Meinst du mit dem handgreiflich werden, warum jetzt hier nochmal Leute irgendwie dann auf Ausländer losgehen? Oder meinst du damit, warum generell, warum Leute irgendwie kritisch gegenüber dem Ausland sind? Also du meinst, also zum Ersten, warum sozusagen erstmal Misstrauen gegenüber, weiß nicht, Leuten, also Ausländern oder sowas herrscht, ist ja erstmal, dass wenn die Idee sozusagen, die Leute, die hier leben, sich irgendwie zu eigen gemacht haben, dass es Sinn macht, hier dem Großen und Ganzen zu dienen, weil die Leute hier rauskommt, ist natürlich jemand, der irgendwie da ein ganz anderes Projekt verfolgt, mit einer ganz anderen, also so eine Nation, die da wieder nochmal was Größeres sein soll, als einfach nur, dass man sagt, ich diene hier dem Staat oder ich bestreite mein Überleben damit, sondern man sagt dann, das ist hier ein gemeinsames Projekt und davon habe ich dann auch noch was. Und wenn die anderen Leute auch mitziehen, habe ich auch noch was. Leute, die dann nicht dem Staat zugehörig sind, machen ja gar nicht mit dabei bei dem Projekt und verfolgen dann auch mal genau dasselbe, aber dadurch, dass es so überhöht ist, ist es ja komisch, dass jemand sagt, ich mache das Gleiche, aber erstmal für mich. So, das ist der eine Punkt, würde ich sagen. Und der andere Punkt ist dann noch, dass natürlich auch die Staaten sich untereinander in Konkurrenz zueinander stehen und dass sie da halt weltweit um irgendwelche Einflüsse und Möglichkeiten noch Gewinn aus irgendwas zu ziehen, konkurrieren und die Leute das dann in der Form nachvollziehen. Also und so wird ja auch hier so ein bisschen, wenn man sich anguckt, wie Leute hier darüber reden, wenn es darum geht, um irgendwelche Auseinandersetzungen mit Frankreich wegen Airbus, dann wird gesagt, die Franzosen wollen da für sich irgendwas rausziehen. Da wird den anderen Leuten, wird da irgendwie ein Nationalismus unterstellt, die machen das alles aus so nationaler Gesinnung, während das eigene Interesse immer als was total Legitimes und Vernünftiges dargestellt wird. Und das vollziehen die Leute nach und sind dann erstmal da auch gegen die Bürger dieser fremden Nation misstrauisch. Und wenn dann aber Leute so weit gehen sozusagen, dass sie wirklich irgendwelche Ausländer angreifen und zusammenschlagen oder sowas, dann will ich aber, also dann ist es natürlich nochmal sowas, dass sie da auch irgendwie, also dass sie da nochmal einen krasseren Nationalismus einnehmen, also sich darin in ihrem den Bezug auf ihre Nation so weit verselbstständigen, dass sie sagen, die Sortierung, die der Staat hier schon vornimmt in In- und Ausländer, dass er hier irgendwie ein Staatsbürgerschaftsrecht macht und Leute abschiebt, die hier nicht herpassen oder sowas, die reicht denen noch nicht mal. Also die legen dann halt, das sind dann, weiß nicht, zum Beispiel irgendwelche Faschisten, die sagen, hier die Volkszugehörigkeit ist das doch das Kriterium, was unser übergeordnetes Projekt ausmacht. Und so Leute gehen dann halt auch los und machen das auf eigene Faust, wenn da der Staat nicht genug für macht. Ja, vielleicht noch, das war es ja auch mit diesem Zitat, Liebe zu den Seinen oder Hass auf die anderen gesagt sein sollte. Also aus Liebe folgt natürlich nicht automatisch. Also wenn man irgendwas liebt, dann folgt daraus nicht, dass man was anderes hasst oder so. Wenn ich jetzt gerne irgendeinen Sport mache oder so, dann muss ich nicht einen anderen Sport hassen deswegen oder so. Aber wenn das, was ich liebe, halt objektiv eine Konkurrenzstellung hat, zu den anderen Sachen, zu den anderen Nationen halt in diesem Fall, dann folgt es ja schon daraus. Also ich bin dafür, ich bin für den Erfolg Deutschlands. Der hängt eben von der Konkurrenz, von den Konkurrenzerfolgen ab. Und dann hängt das schon dran, dass ich meiner Nation den Erfolg wünsche und den anderen nicht. Ich meine, Nationalisten betrachten ja ihre Nation als große Gemeinschaft und andere Nationen natürlich auch. Und deswegen heißt es dann, die Franzosen machen da dies und das oder so. Also wenn denen bei so einem Flugzeugprojekt oder so unlautere Methoden vorgeworfen werden, sind es auch die Franzosen, dann wird auch nicht unterschieden, was macht da der Staat, was machen da Privatunternehmen, wie stellen sich Leute dazu oder so, sondern ist dann der gleiche Blick wie auf die eigene Nation auf andere, würde ich sagen. Und ich wollte zu dem, was du zu deiner ersten Frage noch was sagen. Ich habe dich so verstanden, dass du uns so verstanden hast, dass Lohnarbeiter sozusagen automatisch Befürworter ihres Ladens werden. Nee? ich versuche das ja jetzt zu verstehen, also, aber du hast, oder dir ist der Übergang nicht klar geworden, wieso sie es werden? Doch. Ach so. Aber was war dann deine Frage? Wie erklärt ihr dann den, also eigentlich hat das einen Hintergrund, dass ja in der Sowjetunion da dieser Vielvölkerstaat und da haben die ja auch alle ihren proletarischen Internationalismus mit ihrem, also die hatten ja alle auch noch ihren Nationalismus, aber weil die Staaten halt nicht im Gegensatz, also im materiellen Gegensatz zueinander standen, sondern schon irgendwie versucht haben, das nationale Fortkommen gemeinsam zu machen, dass es da halt nicht zu diesem Gegensatz, dass die Liebe der einen Nation auch nicht automatisch den Hass gegen andere Nationen, sondern halt auch irgendwo dann noch eine Anerkennung oder eine Koexistenz mit anderen Nationen, weil man halt das gemeinsame Ziel verfolgt, also diese feindschaftliche Ausprägung von Nationalismus ist ja da anders gewesen, weil auch die Konkurrenz, also weil eine ganz andere Situation zwischen den einzelnen Nationen vorlag. Deswegen. Ja, also hätte ich jetzt gesagt, dass man da das gemeinsame sozialistische Projekt hatte, mit der Pflege, aber nationalen Identitäten weiterhin. Aber das ist ja eben tatsächlich diese reale Konkurrenz zwischen den Nationen nicht mehr gab. Also es war ja aufgehoben. die schon ihren eigenen Nationalismus in ihren eigenen Nationalstaaten, also sprich von Baltikum, die ganze Kaukasusregion geleistet und zum Teil auch qua Staatsgewalt ins Recht gesetzt. Also ich will nur sozusagen einem falschen Verständnis der Sowjetunion als ein lustiges Vielvölkerreich vorholen. Da wurde auch gerade gesagt, dass der Nationalist vom Konkurrenzerfolg seiner Nation ja irgendwo abhängt. Ich denke, das ist ja gerade eine falsche Vorstellung des Nationalisten, die er da hat. Wenn man sich das nämlich mal genauer anguckt und sich mal anschaut, wie hängt er denn von dem Konkurrenzerfolg der Nation ab, dann merkt man ja gerade, dass eine erfolgreiche Nation, wie zum Beispiel hier die Deutsche, wenn man an diese Agenda 2010 sich mal anschaut, gerade dadurch der Erfolg weiterhin ja gewährleistet sein soll, Exportweltmeister zu bleiben, dadurch zustande kommt, dass den Leuten gerade die Löhne gekürzt werden und die Sozialleistungen für die, die nicht benötigt werden, gering gehalten werden, dass der Staat sich darum kümmert, dass es niedrige Löhne gibt, indem er selber vormacht, dass es 1-Euro-Jobs gibt und Jobs, die auch gar nicht mehr den Lebensunterhalt sichern, die er dann aufstockt sogar, weil er bemerkt, dass es solche Jobs aber geben soll. Das heißt also, den Unternehmern diese Möglichkeit gegeben sein soll, auch noch ein Geschäft zu machen, wo die Leute gar nicht mehr über die Runden kommen. Und da merkt man, dass die Leute für den Konkurrenzerfolg zwar gerade stehen müssen, sich dafür opfern und den Schaden davon haben, aber das ist ja ein negativer Bezug auf den Konkurrenzerfolg. Und wenn der Nationalist sich immer vorstellt, dass das für ihn irgendwo was rumkäme, dann ist das doch gerade so, dass man ihn darauf hinweist, dass er immer der Dumme dabei ist und er für den Erfolg der Nation gerade zu stehen hat. Und dabei auch in einem vergrößerten Schaden zu erleiden hat. Also stimmt vollkommen, was du sagst, und es sollte nicht gesagt werden, dass es dann einen tatsächlichen Zusammenhang gibt, dass es den Leuten irgendwie besser geht, wenn der Staat erfolgreicher ist oder auch die Wirtschaft insgesamt erfolgreicher ist. Also es macht vielleicht noch einen Unterschied, es macht ja noch einen Unterschied aus, ob man wenigstens so und so weit verwertbar ist, dass man irgendwie was in der Arbeitskraft verkaufen kann oder ob man aus irgendeinem State kommt wo es noch nicht mehr die Möglichkeit gibt. Das macht für die Leute schon einen Unterschied, aber es sollte nicht gesagt werden, eben, dass der Erfolg dann auch eine Bedingung oder dass der Erfolg von dem Staat zwangsläufig dazu führen würde, dass den Leuten besser geht, halt überhaupt nicht. Das habe ich ja gerade gesagt. Und dann die Mittel, mit denen Konkurrenzfähigkeit hergestellt wird, führen dazu, dass es einem schlecht geht. Und es geht ja auch immer weiter. Also nur das ist der Standpunkt, den dann jemand das gut findet, also wenn man das Gemeinwesen, dass das Konkurrenz ansieht, das gut findet, dann muss man sich auch dazu stellen, dass man will, dass die insgesamt besteht. Aber dass für die Leute gut ist, sollte man nicht sagen, sondern das denken die halt. Darf ich darauf noch was antworten? Also ich denke, das zweite Argument eben diesen Nationalisten ist doch gleich, das hört man ja auch dauernd, dass sie dann sagen, wenn man ihnen das erstmal malig gemacht hat, dass sie da immer irgendwo die Dummen sind, wenn die Nation Erfolg hat, dass sie drauf kommen und den Vergleich machen mit Gegenden auf der Welt, die es ja gibt, wo es den Leuten noch schlechter geht, wo Staaten also die einfach verhungern lassen, wenn die nicht für das Kapital nicht das in Witzweg sind. Ne? Und mit dem kommt dann auch noch ein Hartz-IV-Empfänger oder einer von denen, die da schon runtergefallen sind, oder mit einem Minimum abgespeist sind, können die noch weiter Nationalist bleiben, weil sie natürlich meinen, dass ihr Staat mit ihnen sowas noch nicht macht. So müssen sie also wiederum umgekehrt dazugeben, dass der das auch anders handhaben könnte, wenn sie vielleicht gar nicht mehr nützlich sind. Wo man ja auch schon merkt, dass welche unter die Armutsgrenze auch hier gedrückt sind. Ja, weil sie oft in der Zukunft gar nicht mehr benötigt werden würden. Und dann auch vor allem daraus, dass die Leute sozusagen das Ding hier so mögen, dass jetzt hier der Nationalfeiertag gefeiert wird, das ist auch eine ganz schöne armselige Geschichte zu sagen, hier verhungern die Leute wenigstens nicht. Also es ist kein tolles Lob. Ich würde bloß noch mal kurz anmerken, dass es auch schwierig ist zu sagen, also wenn man jetzt zu den imaginären Nationalisten und vorgestellten Modellnationalisten diskutiert, dann zuzulassen, dass man überhaupt von einem Erfolg der Nation redet und das nicht auch schon kritisiert, was denn das sein soll, der Erfolg einer Nation, weil eine Nation hat ja nicht einen kollektiven Willen, sondern ist ja einfach nur das, was sich halt so darstellt, als was der Staat so tut, das ist ja das Ergebnis von unterschiedlichen Interessen, die miteinander im Konflikt stehen, manchmal fundamental, manchmal sich ergänzend, manchmal irgendwie auch irrationale Interessen, die halt in irgendeine Richtung gehen, die aber vielleicht gar nicht wirklich zielführend ist für die Personengruppe, die sie artikuliert. Wenn man dann sagt, der Staat ist erfolgreich und dann geht es den Leuten schlecht oder gut oder muss das überhaupt nicht abhängen, das heißt ja gar nicht. Zum Beispiel auch, gegen welche andere Nation jetzt zum Beispiel Stimmung gemacht wird in einem Staat, ist ja nicht unbedingt davon abhängig, was die Leute da so denken, sondern welches Interesse sich halt durchgesetzt hat. Zum Beispiel Kriege entstehen halt dann, wenn halt sich in einem Staat das Interesse von einer bestimmten Fraktion durchgesetzt hat, die halt gern den Krieg haben möchte gegen Staat. Insofern wäre ich da vorsichtig zu sagen, hat der Staat Erfolg oder nicht, weil der Erfolg des einen in dem Staat ist vielleicht der Misserfolg des anderen und umgekehrt, aber es ist auch nicht immer so, dass der Lohnarbeiter an sich verliert, wenn die Kapitalisten gewinnen, sondern es kann auch mal sein, dass eine Fraktion der LohnarbeiterInnen halt erstmal subjektiv glaubt, gewonnen zu haben, dass eine andere Fraktion halt eingemacht wird. Und deswegen wäre es eigentlich in Diskussionen mit Leuten, die sich halt besonders gern auf ihr Land beziehen, halt auch mal interessant zu fragen, ob sie denn glauben, dass es tatsächlich so einen Erfolg gibt, den man messen könnte in einer Nation, oder ob nicht das einfach völlig unterschiedliche Interessen sind. Weil ich es so ein bisschen vermisst habe, in der Diskussion auch mal darzustellen, dass da natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen wären. Also ich würde dich da fragen, wie du darauf kommst, dass es dass das, was der Staat so macht oder will, dass das Ergebnis von so einem Kampf verschiedener Interessen ist, wo sich dann halt eins durchgesetzt hat, wäre immer noch die Frage, wie setzt sich denn dann eins durch? Also der Staat hat ja jetzt das Gewaltmonopol, das heißt, er kann ja entscheiden, welches Interesse gültig sein soll und welches nicht. Und da würde ich sagen, wurde ja schon auch gesagt, dass der Staat doch ein Interesse zumindest hat und setzt, das am Privateigentum und an der Vermehrung. Und davon macht er sich ja auch abhängig. Also alles, was er sonst noch verfolgen kann an Projekten, hängt davon ab, wie viel er als Steuern von seiner Wirtschaft und seinen Bürgern abziehen kann. Und also dieses Interesse an einer funktionierenden nationalen Wirtschaft, die ständig wächst, das hat er doch. Ja, klar. Ja, zum Beispiel, welches Interesse sich im Staat durchsetzt, das ist ja erst einmal noch nicht von vornherein. Zum Beispiel, was weiß ich, große Konzerne der Metallindustrie ein Interesse haben, das halt gegen die Interessenslage zum Beispiel von kleineren Handwerksbetrieben steht, dann wird es halt verschiedene Formen der Auseinandersetzung darum geben, welche Gesetzesreform dann eher favorisiert wird. Wenn halt zum Beispiel die eine Seite sagt, wir wollen halt aber gerne, dass die so und so ist, und die andere Fraktion sagt, wir wollen aber gerne, dass das so und so ist, weil wir dann besser mit der Gewerkschaft klarkommen oder so. Also halt verschiedene Interessen, und die setzen sich dann halt irgendwie durch. Und das ist ja bei anderen Fragen genauso. Und zum Beispiel, welche Einflusssphären sind wichtig, zum Beispiel für die deutsche Außenpolitik? Da gibt es dann die einen, die sagen, wir müssen da präsent sein. Und die anderen sagen, aber viel wichtiger sind doch die Rohstoffe da. Und wo man dann letztendlich als Staat irgendwas tut, also was dann letztendlich beschlossen wird von der Staatsmacht, von der Exekutive, das ist halt dann einfach Ausdruck eines irgendwie gefundenen Wegs zwischen diesen Interessen. Und dazwischen, das ist schon richtig. Und das Problem ist halt eben das, dass wenn dann sozusagen irgendjemand dann feststellt, so ein Mensch, der das dann anschaut, so ein weiser Ökonom, dann sagt, Deutschland ist total erfolgreich, dann macht er das auf Grundlage dessen, dass er wahrscheinlich eher mit den Interessen, die sich halt im Wesentlichen durchgesetzt haben, geht, jemand anders, der halt eher sagt, naja, aber da ist ja nicht so der Erfolg da, weil der geht halt auch, das sind halt wahrscheinlich eher so die Interessen, von denen die sich ja nicht durchgesetzt haben. Aber ich meinte ja bloß, dass man halt nicht sagen kann, ein Staat ist erfolgreich, bloß weil es irgendjemand behauptet, sondern es ist halt letztendlich dann die Frage so, wann ist der Staat überhaupt erfolgreich? Und dass es eine Konkurrenz gibt zwischen den Kapitalien, die sich halt gern vertreten sehen würden von einem Staat im internationalen Rahmen, ist sehr klar. Aber wer da sich da durchsetzt, das ist halt auch immer ein Teil dieser Auseinandersetzung. Also ich würde nochmal auf dieses Interesse hat sich durchgesetzt eingehen. Wäre immer noch die Frage, wie das funktionieren soll. Also der Staat sagt doch selber, also dessen Repräsentanten sagen doch selber die ganze Zeit, für den Erfolg der Nation wollen sie alles tun, für das Funktionieren der Wirtschaft. Das ist doch was nicht zur Debatte steht. Wie man da hinkommt, darüber wird halt diskutiert. So. Und das ist dann auch das, was verschiedene, also was in der öffentlichen Debatte diskutiert wird. So. Aber dann entscheidet es doch trotzdem noch der Staat, wie man da jetzt am besten hinkommt. Aber also das ist doch nicht irgendwie hintergehbar, dass die Reichtumsvermehrung an erster Stelle steht. So. Und das ist ja auch was durchaus dir gewünscht wird. Also es ist ja bei jeder Wahl der Fall, dass irgendwelche Leute antreten und sagen, wir vertreten das Allgemeinwohl, also wir am besten, also wir sorgen am besten dafür, dass ein nationaler Erfolg erreicht wird. Da gibt es dann noch kleine Unterschiede. Die eine sagen, ein bisschen mehr sozialer Frieden gehört auch dazu. Die anderen sagen, nee, es geht ganz deutlich ja um die Gewinne, aber sozusagen, dass die grundlegenden Prinzipien hier sind, dass der abstrakte Reichtum in Form von Geld vermehrt ist und dem alles, also das bestreitet ja hier niemand. Ja, doch schon, er sagt, das Interesse gibt es nicht von Staatswegen. Hat er gerade bestritten. So habe ich verstanden. Ich habe es so verstanden. Ja, so habe ich es auch verstanden. Ich habe auch so verstanden, dass er sagt, was ein Erfolg des Staates ist, steht gar nicht fest. Und so ist es nicht. Der Staat finanziert Wirtschaftswachstum, er finanziert das Wachstum seiner eigenen Finanzmacht, damit die Mittel, die ihm als Macht zur Verfügung stehen. Und das gilt und ist der Erfolg einer Nation. Insofern ist ein Streit um, sind die Rohstoffe dort oder die Rohstoffe hier wichtiger? Ist es wichtiger, in Afghanistan zu sein oder ist als deutsche Macht und Bundeswehr, oder ist es wichtiger, vom Horn von Afrika Piraten zu jagen oder was immer? Und da kann der Staat sagen, ich lasse das eine, mache das andere. Aber am Schluss streiten sie sich darum, was mehr zum Erfolg der Nation beiträgt und was der ist, der Erfolg der Nation. Das ist nicht strittig. Das ist nicht was im Dunkeln liegt. Gut, zweitens aber bloß der Bezug auf die letzte Diskussion. Ich wollte einen Punkt noch mal rausheben, der, wo ich meine, ihr habt lang geredet über Recht, Freiheit, Konkurrenz, Privateigentum, Interessen unter diesen Bedingungen und all das. Und es ist gut und schön, das ist aber die objektive Seite. Wenn man jetzt sagen will, Nationalismus oder das nationale Denken, was ist das? Dann wäre eine erste Bestimmung davon, es ist nicht einfach, oder eine erste Abgrenzung, es ist nicht einfach, unter diesen Bedingungen seine Interessen verfolgen zu können. Ja, dazu ist man gezwungen. Wer hier lebt, ist dazu gezwungen, unter den Konkurrenzbedingungen dieser Gesellschaft, mit den Mitteln, die er halt hat, seine Interessen zu verfolgen. Das ist noch nicht Nationalismus. Nationalismus ist die Umkehrung, das, wovon ich leider abhänge, zu meiner Sache machen. Und da ist es wichtig, war auch vorhin in der Diskussion, die Abhängigkeit der normalen Leute vom Erfolg der Wirtschaft, wie so heißt, diese Abhängigkeit, ist eine, aber eine negative. Der Erfolg der Wirtschaft beruht auf ihren billigen Diensten. Der Misserfolg der Wirtschaft beruht auf ihren billigen Diensten. Das heißt, sie haben vom Erfolg nichts. Sie sind keine Teilhaber am Erfolg. Auf der anderen Seite, der Misserfolg der nationalen Wirtschaft äußert sich in Arbeitslosigkeit und Elend. Negativ hängen sie schon vom Erfolg ab. Das wollte ich jetzt gegen den sagen, der gerade hinten gesagt hat, der Erfolg der Nation und die Lage der Leute haben gar nichts miteinander zu tun. Positiv ist der Erfolg der Nation keine Gewähr steigenden Lebensstandards. Negativ, wenn eine Nation echt abschifft, dann, das merkt man doch, dass das Leben in einem Land wie Ghana was anders ist als in der Bundesrepublik. Da kann man auf die Bundesrepublik schimpfen, solange man will. Ein erfolgloser Staat kann noch nicht einmal einen Gebrauch von der Arbeitsamkeit seiner Bürger machen und dann können sie auch nicht davon leben. Also, die Abhängigkeit gibt es, aber es ist bloß negativ. Jetzt Nationalismus, das nationale Denken ist grundsätzlich die Umkehrung der negativen Abhängigkeit zu, das ist meine Sache. Weil ich abhängig bin davon, bin ich dafür, dass es gelingen möge, bin ich für den Erfolg des Ganzen. Das ist der Grundgedanke des Nationalismus. Deswegen kennt man das alles politische Argumentieren im Land geht mit wir. Du kannst mit jemandem streiten, ob es im Wirtshaus frei ist oder ob sie in Talkshows sitzen. Jeder sagt, wir brauchen mehr Lehrer, wir brauchen eine andere Steuergesetzgebung, wir brauchen Mindestlöhne. Völlig wurscht, immer dieses Wir argumentiert wird genau nicht vom eigenen materiellen Interesse aus. Es wird nicht gesagt, ich brauche es für meinen Erfolg als Lohnarbeiter, was weiß ich, eine höhere Rente oder einen höheren Lohn. Sondern gesagt wird, wir brauchen höhere Löhne und dann kommt wegen der Kaufkraft, wegen der Konjunktur. Immerzu wird im Namen des Gemeinwesens gesprochen. Jeder, der argumentiert, argumentiert nicht von seinem Privatstandpunkt aus, sondern er argumentiert wie ein ideeller kleiner Bundeskanzler. Was braucht Deutschland, damit es vorankommt? Das ist der Kern des Nationalismus, dass man die Umdrehung macht. Dass man eben nicht seine Interessen unter einschränkenden und negativen Bedingungen verfolgt, sondern dass man, weil man davon abhängt, für den Erfolg des Ganzen ist und deswegen im Namen des Erfolgs des Ganzen Vorschläge und Kritiken einbringt. Es gibt dann schon eine Verknüpfung mit der eigenen Existenz. Die ist bloß so, dass man sich selber als verpflichtetes Individuum, das am Ganzen mitzuwirken hat, auffasst und dann, wenn es einem schlecht geht, furchtbar schnell geneigt ist zu sagen, also muss es um unser großes Ganzes schlecht stehen, weil es mir schlecht geht. Mitten in einer Konkurrenzgesellschaft, weil es dem einen schlecht geht, ja völlig nötig ist, weil auf der Basis geht es ja den anderen gut. Mitten in einer Konkurrenzgesellschaft schließen die Leute, wenn es ihnen schlecht geht, dann muss es schlecht ums große Ganze stehen. Dann ist Deutschland schlecht dran. Ja, dieser Spruch, irgendwas ist nicht in Ordnung. Meinetwegen in irgendeiner Stadt müssen die Wirtshäuser zu früh geschlossen werden. Oder in einer anderen Stadt passt es mit der Straßenreinigung nicht. Und die Leute sind schnell bereit zu sagen, armes Deutschland. Das ist diese Umdrehung, die ich meine. Das ist der Kern des Nationalismus, dass man sich für dieses Ganze als eine verpflichtende Gemeinschaft stark macht, in dessen Namen die eigene Stimme erhebt. Und dann von da aus saumäßig kritisch wird. Gegen alle möglichen Bürger im Land, gegen alle möglichen Funktionsträger der Obrigkeit. Alle vergeigen sie ihr Aufgaben. Und deswegen steht es um Deutschland schlecht. Und da kommt auch die Geschichte mit dem Ausland und den Ausländern. Die Bereitschaft, wenn bei uns was nicht stimmt, dann hat jemand auf unsere Interessen nicht aufgepasst. Das ist das Grundmuster, aus dem raus wohlmeinende Nationalisten, und da meine ich jetzt also jedermann, nicht Nationalisten, die Fahnen schwingen, sondern jedermann ist bereit zu sagen, also haben wir uns von anderen, die gar nicht zu unserem Kollektiv dazugehören, ungut benutzen lassen. Das heißt einmal, Deutschland setzt sich auch in der Europäischen Union nicht genug durch. Ja, wenn wir immer die Zahlmeister machen, ist ja kein Wunder, dass bei uns das Geld für die Renten nicht reicht. Aber aber das ist doch ein völlig anderes Thema. Also ich verstehe nicht, warum du zwischen einem Thema zum nächsten springst, irgendwie, also weiß ich nicht, das ist für mich Polemik und Betrug. Ich verstehe nicht, warum wir dagegen nicht. Akkordreferat mag es ja sein. Akkordreferat ist jetzt nicht grundsätzlich schlimm, wenn da was erklärt wird, aber. Also erst ging es um den Otto Normalbürger, dann ging es um Arbeitslosengeld 2, dann ging es auf einmal um die EU, es geht zwischendurch um irgendwelche Wirtschaftskneipen, darum, dass wir eigentlich uns alle miteinander identifizieren. Ich meine, der Ausgangspunkt war einfach mal der Tag der deutschen Einheit und ich finde, darauf möchte ich natürlich noch eingehen, aber ich respektiere, dass Sie was dazu zu sagen haben, keine Frage, so, aber ich meine einfach, vielleicht wollen noch andere Fragen stellen. Das ist einfach mein Grundproblem. Ja, dann machen wir länger. Stell doch eine Frage. Ich stehe auf der Linie. Ich kann noch was sagen, auch ohne nächsten Frage. Ich sage, okay, reden wir nicht über die Tagesordnung, sondern stell doch Fragen. Okay. Ja, ja. Du bist auch drauf als zweites. Nochmal ein bisschen blöd, weil zwei Themen aufgemacht worden sind, die jetzt beantwortet wurden. Nochmal einen Schritt zurück. Das Beispiel war ja die Metallinteressen und die Handwerk, der Gesamtmetallverband hat Interessen, das Handwerk. Jetzt bevorzugt, jetzt gibt es eine Entscheidung in der Politik und dann wird halt meinetwegen Gesamtmetall bevorzugt und die kleineren sind da eher ein bisschen rausgewischt oder so. Ist ja insofern, wenn man dann schon sagt, ja stimmt, dann kommt halt die Interessen der Eingruppe, die in der Gesellschaft ist, besser zum Zug. Ist aber noch nicht der Umkehrschluss fällig. Dann haben sich die Interessen sozusagen gegen die Politik durchgesetzt. Sondern das nochmal zurück oder auch anschließend an den Beitrag, wenn das Interesse des Staates eben das ist, dass insgesamt das Wirtschaftswachstum steigen soll, weil es da was für eine Potenz zieht, dann ist es klar, dass das Wirtschaftswachstum existiert ja gar nicht anders, als dass ganz viele einzelne Unternehmen oder auch Privatleute Geld verdienen und am Ende wird es addiert und dann ist es gewachsen oder nicht. Und weil es eine Konkurrenz ist, gibt es natürlich auch Verlierer dabei. Also in dem Sinne ist klar, Wirtschaftswachstum, wenn es gegeneinander geht, kann ja gar nicht anders ausfallen, als dass es dabei Verlierer gibt. Und da gibt es den Bezug der Politik darauf, dass sie natürlich schauen, wen fördern wir jetzt nochmal, damit das Wirtschaftswachstum besser funktioniert. Da gibt es da verschiedene Abwägungen, sowas wie, ja, die Erfolgreichen kann man ja nochmal besser fördern. Dann spricht das Wirtschaftswachstum nochmal besser. Man kann auch andersrum sagen, jetzt haben wir die so gut gefördert, dass an der anderen Seite irgendwelche Interessensgruppen ganz abkacken. Das wollen wir auch nicht, weil die Mittelstand braucht, weil die bringen immer noch die meisten Arbeitsplätze und wenn das ganz wegfällt, das ist auch schlecht. Gibt es nochmal den anderen Bezug und gesagt, muss man da nochmal wieder ein bisschen was machen. Aber nochmal, das meine ich, ist die Vermittlung zwischen, es gibt die Bilanz, was ist das Wachstum des abstrakten Reichtums. Es gibt die Beförderung einzelner Interessen in der Gesellschaft, gar keine Frage. Aber nicht auf den Umkehrschluss. Und dann haben sich also die Politik als Hülle und dann haben sie mal wieder irgendwelche Interessen da reingedrängt in die Politik. Das ist nicht das Verhältnis. Und insofern gibt es von Politikern, das sind ja Berufsnationalisten, die sagen, der Erfolg der Nation, ja, den verfolgen wir ja, den versuchen wir ja beizubringen. Viel Wirtschaftswachstum, starken Staat. Der dann auch dafür sorgen kann, dass er in der Welt ist und darüber auch noch das Wirtschaftswachstum noch fördert, das zu beschreiben. Und dann gibt es lauter Bürger, die auf den Staat gucken und einerseits natürlich von sich aus Privatinteressen haben und daran auch mal denken, eigentlich müsste ich doch auch irgendwie vorkommen, und dann kommen sie gerade nicht vor und dann denken sie, ja, jetzt ist was nicht in Ordnung. Aber andererseits, Pi mal Daumen haben doch auch die den Gedanken oder den Anspruch an die Politiker, dass sie das Große und Ganze herbeidefinieren. Die messen doch nicht 1:1 ihr eigenes privates Interesse und wenn da mal der Markt fehlt, dann ist Deutschland in Gefahr oder so. Sondern auch die haben doch in der Regel schon den Blick auf den Staat, als der soll potent sein. Und daran gehen sie halt Leute, was sie glauben, wer das hinkriegt. Weil, auch nochmal die zweite Sache, es ist ja nicht nur die Überlegung, Kapital als das dominierende Interesse der Gesellschaft. Ja, wenn es dem schlechter geht, dann geht es mir automatisch auch schlechter. Das hat schon. Und das wurde ja gerade kritisiert, andersrum. Positiv heißt es nicht, das Kapital geht es besser, dann geht es den Arbeitern auch besser. Aber gut, so stellen Sie sich das vor. Das ist ja aber auch die andere Seite. Man kann ja auch noch nicht betonen, alleine Konkurrenzsubjekt zu sein. Einfach nur Konkurrenzsubjekt zu sein. noch gar nicht noch besser erfolgreich oder so. Aber dafür brauchst du den Staat. Will ich Konkurrenzobjekt sein, brauche ich den Staat. Alleine daraus erwächst ein Interesse an dem Staat, wurde ja auch betont. Und da ist schon der Gedanke, je potenter der Staat, desto besser kann ja auch die Bedingung meines Konkurrenzdaseins auch sichern. Auch den Gedanken fließt. Auch das eine Grundlage des Nationalismus. Und das ist falsch, weil es tut den Leuten nicht gut, weil es nur ganz kurz zu Ende. Weil die meisten Leute uns nicht gut dieser Konkurrenz nicht bewähren zu wollen. Andererseits nur den kurzen Hinweis: Bauern brauchen den Staat nicht früher. Die hätten ganz gut ohne die Feudalherren Bauern sein können. Selbstversorgung. Arbeiter, Lohnarbeiter gibt es ohne Staat nicht. Lohnarbeiter sein kann man nur mit Staat. Ja, also ich habe auch noch eine kurze Frage, nämlich Anlass eures Referats war ja der Tag der deutschen Einheit. Leider ist mir der Zug während eures Referats dort so irgendwie abhanden gekommen. Also, ihr habt damit zwar angefangen, aber irgendwie keinen Bogen mehr dahin geschlagen, fand ich persönlich. Also vielleicht einfach nochmal die Hauptkritikpunkte, was euch daran jetzt wirklich so massiv stört. Oder ich habe es verpennt, oder keine Ahnung. Und das Zweite, ihr habt das Subjekt Staat und Nation und so jetzt erläutert, aber... Und auch kritisiert, aber wo liegt denn dann eure Idealvorstellung zum Beispiel? Kurz umrissen. Es wurde viel darüber geredet, wie der Staat funktioniert und wie die Nation gut oder schlecht sein soll. Im ersten Vortrag und auch in dem Vortrag. Aber so richtig fehlt mir immer noch der Ansatz, was man dann daraus machen möchte. Also so richtig irgendwie verstehe ich nicht, wie wird so viel kritisiert und bewährt, aber nicht so richtig eine Idee geboren, was denn jetzt eigentlich, also ich kann jetzt einen sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber wenn, dann möchte ich auch eine Alternative kriegen, was ich vielleicht besser machen könnte. Was würde ich dann immer gerne noch so als Ansatz wenigstens zur Idee haben. Okay, also zur ersten Frage, Tag der Deutschen Einheit, ist das noch an? Wir haben es als Aufhänger genommen, weil da halt so schön deutlich wurde, wie durchgesetzt Nationalismus sein muss, damit dieser, also dieses Zitat, was ich gebracht habe, damit man eben so eine Äußerung einfach machen kann. Die Ostdeutschen haben damals demonstriert, wir sind das Volk, wir sind ein Volk und so weiter. Dass das so einfach geht, dass das allen verständlich ist, völlig selbstverständlich. Das war erstmal nur aufzuzeigen, das ist nichts, Nationalismus ist nichts, wofür man nochmal extra Werbung machen muss oder wofür man jetzt Leute überzeugen muss, sondern er ist durchgesetzt. Das war einfach nur der Hinweis. So. Man könnte noch viel mehr zum Tag der Deutschen Einheit machen, sozusagen als ein Feiertag der Nation, wo die Vergrößerung der Nation gefeiert wird. Aber das sollte nur der Hinweis sein, ja, also wenn man das feiert, dann muss man schon vorher überzeugt sein davon, dass die Nation, dass das eigene Land eine tolle Sache ist. Sonst kommt man nicht auf die Idee, die Vergrößerung dessen zu feiern. So. Also das ist jetzt keine Erklärung nochmal eines Nationalfeiertags oder des Tags der Deutschen Einheit oder so, sondern man hätte auch ein anderes Zitat nehmen können. Aus der Zeitung oder was weiß ich was. So. Genau. Also das Lustige ist halt am Tag der Deutschen Einheit, dass da immer wieder gesagt wird, es gibt viele Probleme, es gibt viele ökonomische Probleme in Ostdeutschland, die Ungleichheit der Lebensverhältnisse und sowas oder Mängel der deutschen Einheit. Was ja eine Grundlage darin hat, also ungleiche Lebensverhältnisse heißt, im Schnitt sind die Leute in Ostdeutschland ärmer als in Westdeutschland, wird aber als politisches Problem verhandelt. Es ist noch gar nicht richtig gleich, es ist noch gar nicht richtig zusammengewachsen oder so. Und man kann halt daran, finde ich, gut sehen, dass es eigentlich komisch ist, dass erwähnt wird, ja, es geht da Leuten noch schlechter als in Westdeutschland, aber völlig klar ist die Einheit natürlich eine gute Sache. Das könnte man ja auch erstmal sagen. Also, oder das kann einem daran auffallen. Mit der Abwicklung der DDR ging es vielen Leuten auch erstmal schlechter. So, also Sozialleistungen, die sie vorher hatten, einen bestimmten Lebensstandard, den sie verloren haben und so weiter. das kann man auch, also. Und zu, den, ja, zu der zweiten Frage, das finde ich immer, also ich verstehe mal den Punkt nicht ganz zu sagen, wenn man keine Alternative anbietet oder kein Ideal von einer besseren Gesellschaft ausmalt oder so, dann nützt die Kritik ja auch nichts. Also gut, aber das heißt ja schon, die Kritik alleine ist irgendwie nicht ausreichend oder so. Zu einem gewissen Punkt, ja, natürlich, damit man sich darüber verständigen kann und damit man sich einig werden kann, keine Frage. Aber irgendwann... Dann sind wir uns einig. Wollte ich damit auch. Aber es geht mir darum, also irgendeinem Punkt könnte man ja jetzt mal eine Idee anbieten. Ich würde halt sagen, dass das einmal... Also die einfachste Sache folgt ja schon mal daraus, dass man Nationalismus kritisiert und sagt, Staat und Nation sind keine gute Sache für die Mehrheit der Leute hier. Lohnarbeiter haben da notwendig ihren Schaden. Dann ist man schon mal nicht dafür. Dann ist man schon mal dagegen und will es beseitigen. Das ist schon mal eine Sache so. Und also ich würde halt sagen, daraus folgt dann schon, ja, also muss man halt noch gucken, Kapitalismuskritik, wenn man sagt, da wird nicht für die Bedürfnisse von Leuten produziert, dann folgt daraus, ja, man will mal für die Bedürfnisse von Leuten produzieren, so. Also das, da sehe ich dann nicht so die Notwendigkeit, jetzt auszumalen, wie man es dann genau organisieren soll oder so. Beziehungsweise wenn man so anfängt, wenn man so anfangen würde, zum Beispiel Referat, so ist meine oder unsere optimale Gesellschaftsvorstellung, dann hat man ja immer ein bisschen, also viele Leute haben im Kopf irgendwelche Ideen, wie es eine bessere Gesellschaft geben kann und beziehen sich meistens dabei ziemlich krass auf diese Gesellschaft, indem sie halt Ideale haben, zum Beispiel von Freiheit, Gleichheit oder so, also von Sachen, die es hier schon gibt und wo sie aber meinen, es gibt nicht genug davon oder es ist nicht richtig umgesetzt oder so. Deswegen würde ich halt immer sagen, bei den Verhältnissen, die man hat, anfangen und die kritisieren und aus der Kritik folgt, was man tun möchte. Ist das so? Aber es wäre sozusagen ein bisschen, also man könnte natürlich, fändest du es nicht komisch, wenn man sagen würde, das und das ist die Kritik und wäre es nicht viel schöner, wenn, was weiß ich, irgendwas, was ich mir jetzt ausdenke oder so, wie man Gesellschaft organisieren sollte, also, nee, ich muss hier nochmal drüber nachdenken. Es soll ja jetzt nicht so sein, dass man mit einem Referat jetzt die perfekte Gesellschaft aufbaut und dass wir uns das dann alle vorstellen können und dass wir dann alle glücklich damit sind, sondern es geht einfach nur um einen Ansatz. Vielleicht einfach nur halt zum Thema Nationalismus. Wenn der Nationalismus in euren Augen in Deutschland noch so stark existiert, wie kann man das bekämpfen oder was ist eine Alternative? Weil ich meine, man muss ja auch nur, also... Weil es ist doch... Das ist einfach, dass viele Leute sich deshalb brauchen, sich mit einer Nation zu identifizieren und sich sicher zu fühlen, gerade weil die Welt im Wandel ist. Das heißt, was kann man tun, damit die Leute sich vielleicht auch mit einer anderen Form sicher fühlen? Das wäre doch schon zum Beispiel mal ein Ansatz. Also ich weiß nicht, das ist ja... Darf ich dazu kurz was sagen? Was man tun kann, ist entweder solche Veranstaltungen machen, solche Veranstaltungen besuchen und mit Leuten reden, die heute nicht hier sind. Was kann man tun? Verhalten haben Sie alles. würde halt auch da sagen, dass da ein Dissens in der Sache ist, weil du hast jetzt Nationalismus damit erklärt mit dem Bedürfnis der Leute nach Sicherheit oder so oder nach einem guten Gefühl. Das haben wir nicht gemacht, so abstrakt. Also, sondern es ist schon eine Bezugnahme auf eine objektive Stellung als Konkurrenzobjekt hier in dieser Gesellschaft, aus der halt sozusagen das Bedürfnis nach dem Staat folgt, solange man erfolgreiches Konkurrenzobjekt sein will und hier seinen Erfolg sucht. So, das war die Erklärung. Und nicht Leute brauchen eben Nationalismus, sondern eigentlich war die Erklärung, Leute, also das braucht man überhaupt nicht. Das sollte man lieber lassen. Und das Leuten zu erzählen, das ist halt genau die Praxis oder so, was man tun kann. Steht dein Video bei? Ja, ich wollte sagen, also es ist ja ganz oft schon das Bedürfnis im Grunde aufgetaucht nach sowas wie was tun und jetzt, ich meine, und teilweise auch mit so einem Tenor irgendwie, ja, das stimmt ja auch alles, was ihr gesagt habt, aber wie können wir das denn jetzt konkret verändern? Die Sache ist ja, dass wenn das, was gesagt wurde, stimmt, was ich jetzt erstmal sagen würde, aber weiß ich jetzt nicht, ob man da so d'accord ist, wenn das stimmt, dann hat man es mit einem Gewaltmonopol zu tun. Wenn man dann wirklich was ändern will, was gegen die Staatsräson ist, was ja auch im ersten Referat ausgeführt wurde, dann hat man es immer noch mit einem Gewaltmonopol zu tun. Und dann ist doch die Praxis erstmal darauf angewiesen, dass man eine groß genügende Macht aufbaut, um dem Gewaltmonopol was entgegenzusetzen. Und das ist dann der Ansatz für jegliche Praxis, die man machen muss. Nämlich eine Agitation von Leuten, dass sie die Loyalität zu diesem Laden aufkündigen. Insofern ist das erstmal die Grundlage von jeglicher Sache. Deswegen findet ja auch hoffentlich der Kongress hier statt, dass man ein bisschen mehr wird und dass man ein paar vernünftige Gedanken in die trostlose Linke kommt. Und alle diese Gedanken, dass man da sofort immer auf die Praxis kommt, das ist eigentlich ja doch schon in gewisser Art und Weise, stellt sich das ein bisschen ignorant bezüglich dessen, was da vorgestellt wird, weil wenn man erstmal so einen Brocken wie Nationalismus am Hals hat und da kam ja am Ende raus, dass man da doch nicht so ganz einig war, weil wenn dann von dir kam irgendwie, die Leute sehen sich nach Gemeinschaft, ja, dann sollen sie halt in den Kaninchenzüchterverein gehen und wenn sie sich irgendwie nach Freude sehen, dann sollen sie sich lustige Kinderfilme angucken oder so. Das ist ja nicht der Inhalt von Nationalismus, sondern Nationalismus wird ja gerade erklärt als eine schlechte, aber durchaus nachvollziehbare Position, die schädlich für das Individuum ist und deswegen abzulehnen ist und nicht irgendwie als eine psychologische, dem Menschen innenwohnender Drang. Und wenn man sich denn einig wäre, dann wäre doch die Praxis wirklich ganz einfach. Man guckt, was man alles scheiße findet, das kritisiert man und dann stellt man irgendwann, wenn man genügend Leute ist, die Gewaltfrage, überwindet das Verhältnis und baut eine Gesellschaft auf, wo das, was man kritisiert hat, nicht mehr drin ist. So, und das sind, mehr braucht man dann doch wirklich nicht mehr zur Praxis zu sagen, ob man da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was machen soll, wo dann die Ansatzpunkte sind. Naja, eine Agitation und dann war es das aber auch. Nationalisten sind, nicht hier sitzen. Also ganz im Ernst, man braucht sich doch kein Mensch wundern, dass die hier nicht sitzen, weil im Grunde genommen ist das alles so abgehoben und so einfach so fern von der Realität langsam, dass man dann eben, dass man nicht mal annähernd eine Lösung finden kann für ein Stück Realität und nicht mal für seinen Alltag, so einen kleinen Ansatzpunkt, wie man das ändern kann. Und ich meine, also, wie gesagt, dass du die Menschen sprichst und doch nur selbst. Die waren in meinem Namen. Also, da geht alles für dich aus. Aber es ist doch viel besser, wenn ich bin nicht gut informiert, das gebe ich ganz offen zu, deswegen komme ich hier, um mich zu informieren. Aber wenn diese Veranstaltung nicht mal für mich wirklich verständlich ist, wie ist es dann für jemanden, der vielleicht nicht unbedingt den gleichen Bildungsstand hat wie ich? Es geht nicht so abschätzen um die Leute, die verstehen das, aber ansonsten fragen sie halt nach. Also, so eine arrogante Position. Ach ja, ich verstehe es so gerade, aber die blöden Arbeiter, bei denen kann man sich nicht ganz sicher sein. Ja, dann red mal zweimal oder dreimal mit denen, wenn sie es nicht verstanden haben. Die fragen eventuell auch nach. Magst du das? sei mal ganz ehrlich. Ja, klar. Ja, klar. Mit welchem, wer ist überhaupt der Arbeiter, bitte? Ja, wer ist jeder, das? Der einem vor die Flinte kommt und Lust hat, mit mir zu diskutieren. Ganz einfach. Und da treibst du dich rum, stimmt's? Ja, klar. Ja. Ich glaube, ich habe mehr mit so Leuten zu tun als du, weißt du? Super, dann scheinen die Argumente noch schon an die Zahl. In meinem Ghetto hängen nur Arbeitslose rum. Ja. Das war eine Einzeldiskussion, die wir dazu bringen, die auch langsam ins Inserliche abgleichen. Jetzt wird es zu anderen Situationen, das ist auch mit uns. Achso, Also ich wollte eigentlich auch noch mal was zu dem Komplex hier sagen, der ja auch schon in der ersten Frage mal anklang, wo gesagt worden ist, man hätte ja nichts gegen die Kritik, die hier theoretisch geäußert wird, aber es würde einem doch dann eine große Stück davon fehlen, wie man zum praktischen Grat schneidet und dass man das ja bedauerlich findet in der Form jetzt, dass man dann nicht weiß, dass der Kollege nicht weiß, wie man ist. Jetzt, wo dann ich mal einen Zweifel habe, die Idee, die gesagt wurde, ist mir deutlich, warum es aus psychologischen Gründen einen Nationalismus braucht, etwas, was sie Sicherheit haben. Es ist ja von verschiedenen Seiten dargelegt worden, dass der Erfolg der Nation gewünscht wird, also die Leute meinen, ihr eigener Erfolg würde in eines gehen mit dem Erfolg der Nation. Dass sie meinen, mit allen ihren Interessen, alle verschiedenen Interessengruppen der Gesellschaft, würden das in der richtigen und gerechten Art und Weise tun, dann hätten alle etwas gezeigt. Sie stellen fest, es ist nichts. Kommen Sie zu dem Resultat und sagen, die Kapitalisten haben nicht ihre eigene eigentliche Aufgabe erfüllt. Die heißt, sie sollen noch Arbeitsplätze schaffen, damit wir arbeiten. Die Politiker haben sich daran vergangen, gute Politik zu machen, bis alle was zu tun. Im nationalistischen Sinne, das Ausland war es, was verhindert hat, dass wir besser dastehen. Wenn man so denkt, ja, dann muss diese Gedanken kritisieren. Was nützt es da, in der Idee hinzukommen und sagen, wir machen eine Demo, wo wir mal eine Fahne hinmachen und sagen, das ist alles scheiße. Das stimmt auch nicht. Wir haben eine idealistische Vorstellung von den Zuständen. Und da ist es doch das Erste, dass du überhaupt mal hingehen müsstest, um zu sagen, dass wir die Gedanken, die wir im Kopf haben, die Vorstellung vom Staat und von der Nation teilen müssen. Okay. Wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit, aber ich würde trotzdem noch die letzten beide Redebeiträge ja, zulassen, dann aber trotzdem die Rede zu schließen, damit es noch ein kleines Schlusswort quasi dann geht. Ja, ich will vielleicht kurz so eine Ankündigung machen. Das Bedürfnis, mit der Thematik auseinanderzusetzen, dazu folge ich, es gibt hier ein paar Leute, die sich zusammengefunden haben, von dem Interesse her, das mal zu studieren, was es denn eigentlich so auf sich hat mit dem Staat und auch mit den Gedanken, die die Leute sich darüber machen. Der Gegenstand, der diskutiert werden soll, darauf hat man sich geeinigt, ist eine Broschüre, die heißt Der bürgerliche Staat, und das soll im nächsten halben Jahr einfach mal diskutiert werden, was da drin steht. Da kommen so ein paar Abteilungen vor, von denen sind heute einige gefallen, einige kommen noch, Rechtsstaat, Steuern, Demokratie und sowas. Es geht auch, man braucht auch dafür seine Zeit, um sowas zu machen. Und wenn er nochmal mitmachen will, der soll einfach mal kommen und dann habt ihr zu sind noch frei. Und dann sieht man mal weiter, wie es dann ist und was man dafür für Konsequenzen rauszieht. Okay. Ich glaube, ich frage ihn nachher persönlich. Ja. Dann auch noch kurz der Hinweis, dass hier irgendwo eine Art kleiner Infotisch ist von uns. Wo ist der? Es ist nicht groß, also ich kann das auch bezahlen. Ich sage ja klein. Ich sage, wir kommen aus dem Seminarprogramm für Projekte. Wir freuen uns, wenn Leute das mitgehen, als Plakat irgendwo in Cafés hängen oder sonst was. 16.25 Uhr geht es dann weiter mit dem marxistischen Lesekreis zum Lichtstaat.